werd ich aus Verachtung in betrübter Einsamkeit. Was, o werd ich aus Verachtung? Was, o werd ich aus Verachtung? Betrübte Einsamkeit, die betrübte Einsamkeit, in betrübte Einsamkeit. Lass, o Welt, wie ich aus Verachtung, lass, o Welt, wie ich aus Verachtung, in betrübter Einsamkeit, in betrübter Einsamkeit, in Einsamkeit. Lass, o Welt, wie ich aus Verachtung, in betrübter Einsamkeit.